Praise Jesus. I don't know if we'll be able to complete this very place today. Amen. Amen. So that we go straight to the next part. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today, please, we will pray over things when we close. Amen. Amen. We will pray never to be where the Lord doesn't want us to be. To always be where He wants us to be. Amen. Amen. He said we should pray that prayer. Amen. Amen. And also to pray against misunderstanding, fighting and quarreling. Amen. Amen. God gave us anger. He gave us temper. You know what's His temper? To be angry. God, children, we have to be angry. Gottes Kinder sollten noch sauer sein. Amen. Amen. We are not our people. Aber nicht gegen Menschen, Satan. Aber gegen den Teufel. Amen. We are not to love whatever Satan is doing. Wir sollten nicht lieben, was der Teufel tut. Our anger should not be towards people, but towards Satan. Unser Zorn sollte gegen den Satan gerichtet sein, nicht gegen den Mensch. You know, people always think that it is Satan that creates temper. Menschen denken oft, dass to be angry. Menschen denken oft, dass der Teufel den Zorn erschaffen hat. It is not Satan, it is God. Aber Gott hat den Zorn erschaffen. But Satan turned it now to not be against people. Aber der Teufel hat diesen Zorn genommen und es gegen die Menschen gerichtet. Instead of against him. Anstatt, amen? Dass man ihn gegen den Satan richtet. Praise the Lord. Halleluja. So we pray against misunderstanding, also against fighting one another. Amen. Amen. Also wir beten gegen Zwiespalt und gegen Konflikte gegeneinander. Praise the Lord. Halleluja. Is it already on? Ja, soll ich Stopp machen? Also. Okay, yeah, you can on it. Okay. Our topic is still the Holy Spirit. Unser Thema ist noch der Heilige Geist. And also, part of the prayer we are to pray is that the Holy Spirit to help us to love the truth. Wir wollen dafür beten, dass der Heilige Geist uns hilft, die Wahrheit zu lieben. Please, after a service, we will pray together before we close. Eh? Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. You see, to love the truth. Die Wahrheit zu lieben. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. Love correction. To love correction. Amen. Verbesserung zu lieben. To love, to repent. Buße zu lieben. Amen. These are the love that God, that Christ wants us to love. Amen. To love the truth. To love correction. Verbesserung zu lieben. To love, to repent. Buße zu tun. You know, people hate to repent. Leute hassen es, Buße zu tun. People hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Amen. Amen. People hate the truth. Leute hassen die Wahrheit. And when you tell them the truth, you know, it only happened to Paul. Das war Paulus. Look at Galatians 4. Amen. Galater 4. Galatians 4. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 4. Galatians 4, 16. Galater 4, 16. Are we there, please? He said, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Amen. Amen. Telling people the truth will make you their enemy. Leuten die Wahrheit zu sagen, wird dich zu Feind machen. But for God's children, we are to love to hear the truth. Für die Kinder Gottes sollten es lieben, die Wahrheit zu hören. It helps us to grow. Es hilft uns zu wachsen. Amen. Sometimes it might not make sense. Manchmal macht es keinen Sinn. And it might not even, it might be so bitter. Und es ist vielleicht so bitter. It might be complete turnaround for us. Und es ist vielleicht eine Wendung. Amen. Amen. But we are to love it. Wir sollten es lieben. You know, here Paul wrote that Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Paulus sagt, bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? You know, when you tell people the truth, du Leuten die Wahrheit sagst, hassen sie dich, sie bekämpfen dich. But the truth is for you and not against you. Aber die Wahrheit ist für dich und nicht gegen dich. And you are to love it and to embrace it. Du sollst sie lieben und sie akzeptieren. And you are to thank those that tell you the truth. Du sollst dich bei denen bedanken, die dir die Wahrheit sagen. Amen. Because they allow the truth to come out through them. That the Lord, because the truth is Christ. Die Wahrheit ist Christus. And once it's coming out, it is Christ that they are releasing on you. Es ist Christus, den sie freilassen. Amen. Amen. It may be so tough, so hard. Ist schwierig. Sometimes it's hard. Manchmal ist es anstrengend. And, you know, Jesus told them, he said, you shall eat my flesh and drink my blood. Jesus hat zu den Leuten gesagt, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. And a lot turned away from him. Und viele haben sich von ihm gewendet. They turned away. They said, you want to give us your flesh and your blood? Er gesagt, was, du willst uns dein Fleisch und dein Blut geben? And he turned to the disciple. Und er hat zu den Jüngern gesagt, will you also go? Werdet ihr auch gehen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The truth sometimes is so hard. Manchmal ist die Wahrheit schwierig. They call what Jesus said hard saying. Sie sagen, das, was Jesus gesagt hat, waren harte Worte. They said, this is too hard. Das ist zu schwierig. Amen. But it is the truth. Das ist die Wahrheit. Until you eat Jesus, you can never live. Kannst du leben. Eating him is allow him to come zu into you. Heißt, zulassen, and you, go, that you are also inside him. Dass du in ihm bist. Amen. Amen. You know that your spirit is changed. Sein Geist verändert ist. It's now his own spirit. Dass sein Geist jetzt. And what is in your spirit is now in your mind. Aus deinem Geist ist jetzt in deinen Gedanken. Amen. Amen. That is you are in him, he is in you. Du bist Amen. In ihm und er ist in dir. Not just living your spirit alone. Nicht in deinem Geist leben. Because things can be in your spirit and not. Die Dinge können in deinem Geist sein in your mind. Und nicht in deinen Gedanken. Amen. Amen. What you have in your spirit, was du in deinem Geist hast, should come to your mind. Muss deine Gedanken kommen. The truth, you see, once you are born again, the truth is always in your spirit. It's already in your spirit. Schon in deinem Geist. The truth is Christ. I am the way, the truth, and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. But you know, you come to church to know, to know the truth. Du kommst zur Kirche, um die Wahrheit zu you kennen. See that, you know, the Lord revealing the truth to you. Der Herr offenbart dir die Wahrheit. So that you know, so that the truth will now erase the old program in your mind. Damit die Wahrheit, das alte Programm in deinem Gedanken verschwinden lässt. So that you now have the same Christ that is in your spirit also in your mind. Der gleiche Christus, der in deinem Geist auch in deinen Gedanken Amen. Ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is Christ for us. Das ist Christus für uns. Amen. Praise Jesus. Amen. Don't hate correction. Hast die Verbesserung. You might go there later again. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 8:32. Römer 8. Today we will go into the joy of the Holy Ghost. Heute geht's in die Freude des Heiligen Geistes. Amen. Amen. There is what is called the joy of the Lord. Die Freude des Herrn. There is what is called the love of the Lord. Gott, die Liebe des Herrn. The peace of the Lord. Der Frieden des Herrn. You see all this, you see everything here. The Lord have his own also. Er hat sein eigenes. Amen. The unity of the Lord. Die Einheit des Herrn. The get together of the Lord. Das Zusammenkommen. Amen. The relationship of Christ, you see, of the Lord. Beziehung des Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8. Verse 32. He said, he that spared not his own soul, but deliver him up for all. How shall he not with him also freely give us all things? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He did not spare his son, his own son. Er hat seinen Sohn nicht verschont. He gave him to us. Er hat ihn uns gegeben. If you are the only one on earth, you could have seen. Jesus wäre auch nur für eine Person für dich gekommen. He did not come because we are many. Er ist nicht gekommen, weil wir viele, viele waren. Praise the Lord. Halleluja. Salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. Amen. Amen. Salvation Errettung is personal. Ist etwas Persönliches. I don't know where Ishmael is today. Ich weiß nicht, wo Ishmael heute ist. Might be in hell. Bist du auch in der Hölle? But Abraham, we know she is in heaven. Er wusste, dass Abraham im Himmel ist. Amen. Amen. We know Isaac is in heaven. Amen. But Ishmael. Aber we know so close to Abraham. Wo der Abraham so nah steht. Amen. But we don't even know if he's there. Nicht, I'm not sure. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. That somebody is your mother is a pastor, your father is a pastor, or whatever. Does not make you to be a child of God. Nur weil deine Mutter ein Pastor ist oder dein Vater ein Pastor ist, heißt nicht, dass du errettet bist. Your mother's salvation can never save you. Die Rettung deiner Mutter ist nicht deine Rettung. Your father's salvation can never save you. Your children's salvation can never save you. Rettung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Said. He that spare not his own son, but deliver him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amen. Amen. In Jesus is all your victory. Jesus all unser Sieg. Amen. Amen. And that is why if you have Jesus, you have all. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. He's the only one you need. Er ist der Einzige, den du brauchst. He said, if he can give you his son, wenn er dir seinen Sohn geben kann, what is greater than his son? Was ist größer als sein Sohn? Nothing. Nichts. Amen. Amen. Nothing is great. You know how to have a house, to have a car, to have whatever is not greater than his son. Nichts ist größer als sein Sohn. His son is greater. Sein Sohn ist größer. Praise the Lord. Halleluja. The joy of the Holy Ghost. Die Freude des Heiligen Geistes. There's also what is called the love of the Holy Ghost. Auch die Liebe des Heiligen Geistes. You see, what kind of love is the love of the Holy Ghost? Gottes Liebe ist die Liebe des Heiligen Geistes. Let us go to Romans 5:5. Amen. Römer 5, 5. And see the love of the Holy Ghost there. Amen. Amen. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. She is giving unto us. Amen. Amen. It means without the Holy Ghost, you cannot love the love of God. Ohne Heiligen Geist, you see that? Ohne Heiligen Geist kannst du Liebe Gottes gar nicht lieben. Amen. Amen. The love of God can only work through you. Die Liebe des Heiligen Geistes kann nur durch dich arbeiten, durch die Kraft des Heiligen Geistes. The love of Christ. Christ's love is shed abroad in our heart. By the Holy Ghost. Die Liebe von Christus ist in unserem Herzen ausgegossen durch which is given unto us. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Go to 1 Thessalonians 1:6. Amen. 1 Thessalonicher 1:6. On Sunday we wanted to come here. I don't know what happened. Amen. Mm-hmm. Something happened and we could not get there. Amen. Mm. Praise the Lord. Mm. 1 Thessalonians 1:6. 1 Thessalonicher 1:6. He said, and you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Ghost. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You receive with the joy of the Holy Ghost. Empfängt mit der Freude des Heiligen Geistes. Amen. Amen. The Holy Ghost is the one that controls things in our life. Der Heilige Geist ist derjenige, der Dinge kontrolliert in unserem Leben. Amen. Amen. The Holy Ghost controls things in our life. Der Heilige Geist kontrolliert Dinge in unserem Leben. He is the power. The Holy Ghost is the power of the resurrection. Der Heilige Geist ist die Kraft der Auferstehung. And it's the power that controls things in our life. We just read that of the love. What kind of love? That is shared abroad in our heart by the Holy Ghost. And now, talking about the joy. Amen. The joy of the Holy Ghost. Die Freude des Heiligen Geistes. And now the joy of circumstances. Und nicht die Freude von Situationen. In the world, in natural world, you see. Natürlich. In the satanic world, it is the joy of situation. Natürlich, da geht's immer um die Situation, um die Umstände. Joy of circumstances. Die Freude über Umstände. Joy of my account is full. Freude darüber, dass mein Konto voll ist. Joy of I'm not sick. Dass man nicht krank ist. Joy of I pass my exam. Freude, dass man seine Prüfung bestanden hat. You see, joy of the Lord is Freude des Herrn. Is I have Christ. Ist, dass ich Christus habe. The joy of the Lord is my name is written in heaven. Ist mein Name im Himmel geschrieben. Praise the Lord. Halleluja. That is the joy of the Lord. Das ist die Amen. Freude des Herrn. Amen. That you know we are to have and continue to have. Wir Amen. We are to reject the joy of the news. Wir müssen die Freude über die Nachricht verweigern. You know, joy of news. Freude über Nachricht. You see, let the joy of the Lord be your strength. Das ist die Freude des Herrn. Joy of report. Die Freude vom. You know, joy of result. Ergebnis. Should not be our joy. Das soll nicht unsere Freude sein. Joy. You know, when the doctor tells you there is no problem, you know there is joy. In der Art, das schon noch keine Probleme, hast du Freude, aber das ist nicht richtig. God's children joy should be. I am a child of God. Freude der Kinder Gottes sollte sein, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Amen. You can go to the doctor today, there is no problem. What about next month? Du kannst zum Arzt gehen, es gibt what about next year? Nächsten Monat, nächstes Jahr. Something can come in. Da kann irgendwas kommen. That will change your joy. If your joy have been the joy of situation or circumstances. Die Freude von Situationen. Amen. Amen. We were also in Nehemiah 18 that talked about the joy of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And now the joy of what man called prosperity. Und nicht auch die Freude über das, was der Mensch Reichtum nennt. Amen. Amen. The joy of the Lord. Die Freude des Herrn. Oh, Daddy. You know, Jesus talked about something. He said, rejoice always. You know, that is, you know, Philippians 4:4. Philippa 4:4. He said, rejoice always. Wir sollen ständig freuen. How is it possible to rejoice always? Sich ständig zu freuen. Even when nothing is going, the things are not going the way you want them. Wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie möchtest. You see, when nothing is working. Wenn nichts funktioniert. Naturally, nothing is working. Praise the Lord. Hallelujah. But he said, rejoice always. Wir sollen ständig freuen. Why? Because your joy should not be the joy of things. Weil unsere Freude nicht die Freude von Dingen sein sollte. It should not be the joy of five senses. Die Freude von fünf Sinnen. What you see. Was wir sehen. What you hear. Was wir hören. What you feel. Was wir fühlen. What you smell. What you taste. Was wir schmecken. Your joy should not be based on that. Unsere Freude sollte nicht darauf gehen. It's not the joy of I have money. Nicht die Freude, ich habe Geld. Praise the Lord. Hallelujah. It is not the joy of what man called prosperity. Oh, die Freude über das, was der Mensch Reichtum nennt. Is it to prosper? Erfolgreich zu sein. Amen. In Psalm 35, verse 27, he said, the Lord have pleasure in the prosperity of his servant. In Psalm 35 steht, dass der Herr wohlgefallen hat am Reichtum seiner Knechte. Praise the Lord. Halleluja. Know the difference between what Christ called prosperity and what man called prosperity. Was der Mensch Reichtum nennt. What heaven called prosperity. Was der Himmel Reichtum and what earth called prosperity. Reichtum nennt. Amen. Mm. They are two different things. Amen. They are not the same. Das ist das Gleiche. What man called prosperity is temporary. Was der Mensch Reichtum nennt, ist zeitlich. It's a matter of time. It's going to go. Vorbei. Amen. That's 1 Peter 1, Amen. You see, what Christ called prosperity is forever, it's everlasting. Ewig. That's the Christ in you. Das Christus in dir. Amen. Amen. You know, in Psalm, let me say, in Genesis 39, yes. In Genesis 39, you know, somebody was called a prosperous man. I know you already know. Joseph. Amen. Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. He was called. Let's go there. Let us go there. I love everywhere in the Bible, but I love this place, really. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Daddy. It takes the Holy Ghost to be able to say, I am somebody that prosper. I am a prosperous man. Es in the midst zu sagen, of nothing. Wohlhabender Mensch, bin inmitten von nichts. In the midst of no money. Inmitten von kein Geld. No money, nothing. You are a slave. Bist ein Sklave. Take the Holy Ghost. Du brauchst den Heiligen Geist. That's not natural. Das ist nicht natürlich. Amen. Amen. It takes the power of the Holy Ghost. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. To say I am a prosperous man. Ich bin ein reicher Mensch. Praise the Lord. Hallelujah. That is who you are. Das bist du. Don't be a doubting Thomas. Zweifle nicht so wie du. Amen. Amen. Until I see it, I don't believe. We thank God that Joseph was never like that. Dank Gott, dass Josef nicht so war. You know, Elisha was never like that. Elijah war auch nicht so. Those that be with us are more than those that be with them. Er hat geglaubt, dass die, die bei ihnen sind, mehr sind als die vor ihnen. You know, you can count those that be with them. Die, die vor ihnen standen, but you can count those with Elisha. Aber one, die mit Elijah, das waren nur zwei Leute. But those that be with them, maybe thousands. Amen. Amen. But he said those, you know, it takes the power of the Holy Ghost. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. To be able to stand and say, standhaft those that be with us are more than those that sagen, be with them. Die mit uns sind, sind mehr als die, die bei ihnen sind. Have relationship with the Holy Spirit. Habe Beziehung mit dem Heiligen Amen. Geist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Joseph was brought down to Egypt from one, verse one. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelite, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph. I love him very much. Amen. Amen. Just like he said, I will not leave you, I will not forsake you. Nee. 1. Mose 39. Genesis 39. Amen. Amen. And the Lord was with Joseph. Herr war mit Josef. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord is with you today. Der ist bei dir heute. The same Lord that was with Joseph. Der gleiche Herr, der bei Josef war. Amen. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde dich nicht verlassen und nicht zurücklassen. Even in the New Testament. Hebrew 5, amen. He's there, amen. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich verlasse oder am Stich lassen. Everywhere in the Bible, in Matthew 28, he said, I will be with you forever. Ich werde bei dir sein, für immer. Forever. Für immer. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Why? Because the Lord was Wieso? With him. Weil der Herr bei ihm war. It was not because he was having money. Nicht, weil er Geld hatte. Was just a slave. Er war einfach ein Sklave. You see it? And he was in the house of his master, the Egyptian. You know that the master was not called a prosperous man, but Joseph. Der Meister wurde kein reicher Mann genannt, aber Josef. Because you know in the natural, if you want to call somebody a prosperous man, it should be the master. Wenn du jemanden einen wohlhabenden Menschen nennen willst, dann müsstest du der Master sein. Aber nicht der Welt von Christus. Not in Christ's kingdom. Nicht im Königreich. In Christ's world, you know. Der Welt von Christus. You know, the five senses is meaningless. Denn die fünf Sinne bedeuten. You bring the five senses under the truth. Die fünf Sinne musst du unter die Wahrheit you bringen. You command them to obey the truth, to see the truth. Die Wahrheit zu der Wahrheit that, zu gehorchen. That whatever is outside. Ist immer da draußen. Does not control you. Kontrolliert dich nicht. Amen. Amen. Joseph was a prosperous man. Joseph and Mann Joseph believed it. Joseph hat daran geglaubt. That is the victory. Amen. Ist he believed it. He knew he was a prosperous wusste, man. Wusste, ein wohlhabender Mensch. You know, he believed it. Hat daran geglaubt. If you remember his dream. seinen Traum. He dreamt some time ago. Er hat vor vielen Jahren davon geträumt. You know, the Lord revealed something to him. Der Herr hat ihm etwas offenbart. Amen. Amen. You have your dream today. Du hast deinen Traum Christ heute. Is your dream. Christus ist dein Traum. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I have Jesus is my dream. Jesus ist mein Traum. You know, I am a child of God is my dream. Gottes, das ist mein Traum. Amen. Amen. No dream, no dream can overcome that. Kein Traum kann das. No darkness can overcome. Kann das triumphieren. Und kein Dunkles kann das nicht besiegen. Amen. I am a child of God is your Gottes, dream. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. It's my dream. Amen. Amen. We have a dream. Wir haben ein Ziel. Even greater than what even Joseph was having. Größer als das, was Josef hatte. The Bible says what we have today is greater than das, was what wir jetzt have. Haben, ist größer als was sie hatten. Then the Holy Spirit was coming and going. Damals war der Heilige But Geist now, nicht our immer body da, aber jetzt remained the temple forever. Ist unser Körper der Tempel Gottes. Amen. Except you renounce God. Es sei denn, du verweigerst Gott. Except you renounce Christ. Amen. Amen. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him. The master saw something. Der Herr, der Meister hat das they know gesehen. You. Sie kennen dich. You know, they know you. Sie kennen dich. Jesus, I know. Jesus kenne Paul, ich. Paul, I know. Kenne ich. And I know you. Ich kenne dich. They know you so much. They know you. Sometimes they pretend they don't know manchmal you. They tun know sie so, you. Ob die dich nicht kennen. Sie kennen dich. They know that you are different. Sie wissen, dass du anders bist. They know that you are special. Dass du besonders bist. You know, they know you. Sie kennen dich. You know, the master saw that the Lord was with him. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Praise the Lord. Yeah. And Joseph found grace in his sight. And he served him. He served him. Er bediente ihn. And he made him overseer over his house and all that he had. He put into his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Joseph here was called a prosperous man. Joseph wurde ein wohlhabender Mensch genannt. It was not when he was the governor. Nicht als er der Gouverneur war, als er der Fürst war, sondern vorher. He was already a prosperous man. Er war schon ein wohlhabender Mensch. Stop looking at things. Hört auf, nach Sachen zu suchen. Amen. I'm even preaching to myself. Ich predige auch zu mir selbst. Praise the Lord. Halleluja. There's no example of Christ anyway. Es gibt kein Beispiel von Christus. From here to here, you're already in the natural world. Man geht nur einen Schritt, man ist schon wieder in der natürlichen Welt. One of the reasons the Bible says we are not to forsake the assembly of believers. Einer der Gründe, weshalb die Bibel sagt, wir sollen die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Because in the midst of believers, of God's children. Weil inmitten von Kindern Gottes. Yes, Christ. Das ist Christus. Christ is there. Amen. Christus ist da. Amen. Amen. Amen. You can, you know, outside. And once you are outside, you see the, you know, you can see that there is no example of Christ. Und draußen siehst du, dass Christus nicht repräsentiert wird. Be used to the assembly of believers. Und gewöhne dich an die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Those that are real God's children. Die wirklich Kinder God Gottes children. Sind. Amen. Because there are fake ones. Es gibt Amen. Auch falsche. There are some that are not. Es gibt auch welche, die es nicht that sind. You know they covered with I am. Aber sie sagen, dass sie es sind. But inside they are not. Aber innen drin sind sie es the nicht. The Bible says you shall know them by the truth. Durch die Wahrheit werden wir diese the Menschen truth, kennen. The truth, what Christ called the truth. Dass Christus die Wahrheit and not what you know by their fruit. Sorry, by their fruit. Nicht fruit, what Christ called fruit. Christus Frucht nennt. And not what religion calls fruit. Und nicht was Religion Frucht and nennt. And not what this work of fruit. Was diese Welt Frucht nennt. You know what this work of fruit. Was diese Welt Frucht adopted nennt. Children. Give you know the good of this work. Gutes Frucht dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. That's what they see as fruit. Das sehen sie als Frucht. Amen. You build church for them. You build house for them. You build school for them. Amen. Schule. You know the good of this world. You know the Muslims. Welt. They build schools. Muslimen, sie bauen for Schulen people. Für you know the Catholic Caritas. Oder amen. The good of this Kirche, world. Amen. That is not the fruit Jesus talks about. Das ist nicht die Frucht von der he Jesus said, you shall know that they are God's children. They are my family through their fruit. Durch my Frucht kind of fruit. Dass sie zur Familie von Jesus Christus gehören. Amen. Amen. It's so easy to know. Das ist einfach zu erkennen. Amen. Amen. You cannot, they cannot pretend. You can, no one can pretend forever. Keiner kann für immer so tun. Amen. Amen. Before you know it, you can see that there is no, there's no Christ there. Dass Christus nicht da Amen. Ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, our prosperity gives give God joy. Unser Reichtum gibt Christus Freude. Look at the prosperity that our prosperity that gives unser Reichtum. God joy. Go to tell John 1. Amen. Look praise Johannes the 1. Lord. Hallelujah. I am a prosperous man. Ich bin ein wohlhabender Mensch. It takes the power of the Holy Spirit. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, to be able to say in der Lage zu sein, das because zu sagen. You have to live the natural world to be able to say weil that. Du musst die natürliche Welt sozusagen zurücklassen, um das you have to zu get out of there. Du musst da rauskommen. Because you have to get out of the five senses, your five rauskommen senses, aus den fünf before Sinnen. You can say, I am a prosperous man. Ich bin ein wohlhabender Mensch. Dritter Johannes. Praise the Lord. Halleluja. Look at what gives God joy. Guckt euch an, was Gott Freude gibt. Dritter Johannes 1,3. He said, for I rejoice greatly. I rejoice greatly when the brethren came and testify of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I will see what gives God joy. Okay, was Gott Freude gibt. It's not about money. Es geht nicht um Geld. It's not about houses. Über Häuser. How many houses you can build? Viele Häuser du bauen how kannst. Many money you have in your account? Geld zum, auf dem how many branches you can open? It's not about things. Es it's um about Dinge. The truth. Es geht um die Wahrheit. Christ in you. Christus in dir. Christ is the truth. Christus die Wahrheit. Amen. Amen. I am the way, the truth, and der the Weg, life. Die Wahrheit und das Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth. They did not come and tell me you have just bought a new house. Sie haben nicht gesagt, ich habe gerade ein neues Auto. You know, you just have, you know, something, you know, you just pass your exam. Ich habe eine but the truth. Dann die Wahrheit. That I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. That whatever Satan has thrown at me, I am able to stand and believe Christ. Ich bin in der Lage, standhaft zu bleiben und dann Christus zu glauben. Before any problem, I already have bevor das Problem kommt, habe ich schon einen Sieg. That is the truth. Das ist die Wahrheit. That he that is in me is greater than the world. Der in mir ist größer als der in der Welt. Is greater than okay, the Christ in me is greater than whatever problem I'm facing. Größer das Problem, was vor mir ist. Amen. That I am able to stand. In der Lage, standhaft zu sein und mich zu freuen. Inmitten von Verfolgung. You know, Jesus talked about something like that in Matthew 5. Matthäus 5. He said, rejoice when they persecute wenn sie dich verfolgen. When they call you different names. That's the joy of the Lord. Rejoice. Allow the Holy Spirit to lass work out that der Heilige Geist diese Freude ausarbeitet. Praise the Lord. Halleluja. That is the joy of the Lord. Das ist die Freude des Herrn. Without Christ, you can never have that ohne joy. Christus kannst du diese Freude nicht haben. Amen. Amen. Then in verse 4 also. Vers 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Can you see the victory? It takes the Holy Spirit to understand us. Den Heiligen Geist, um das zu verstehen. It's not I have now, I'm not found somebody to marry. Nicht, weil ich jetzt endlich jemanden gefunden and habe, now I'm not engaged. Ich bin jetzt it's not the joy of this world, I'm Freude engaged. Welt, ich bin verlobt. I'm going to marry the joy of this world. You know, there's nothing like that here. He said you walk in the truth. Und dass sie in der Wahrheit that's you walk in Christ. Dass sie in Christus you allow Christ to walk, to live in you and walk through you. Zulassen, dass Christus in uns wandelt, and shine through you. Lebt, durch uns praise the Lord. Strahlt. Amen. Amen. Joseph was called a prosperous man. Joseph wurde ein wohlhabender Mensch. Why? Because he allowed the Lord to be with him. Wer zugelassen hat, dass der Herr bei ihm war. Because he can say no to the Lord. Er kann Nein sagen zum Herrn. Just like you can say no to him. Genau wie du Nein sagen kannst zu ihm. You have choice. Du hast eine Entscheidung. You choose. Du musst dich entscheiden. He did not say your mother should choose for you. Deine Mutter soll nicht für dich entscheiden. Deuteronomy, amen. Amen. You choose. Du sollst dich entscheiden. You choose. You are the one that will go to hell. Nobody will go for hell to hell for anybody. In die Hölle gehen wird. Amen. Keiner wird no, no, leben. No. There is no how you are going to love your son and say I will go to hell for him. Egal wie sehr du deinen it Sohn doesn't work. Oder deine Tochter liebst, du kannst für diese Person nicht in die Hölle gehen. Das ist eine persönliche Sache. He said you choose. Du musst dich entscheiden. And not father choose for you. Und nicht der Vater, der für dich entscheidet. Amen. You choose. And not friends choosing for you. Du entscheidest nicht Freunde, die für dich entscheiden. You can say no to Christ. Du kannst Nein sagen zu Christus. You are here today because you are saying hier, yes. Weil du ja gesagt hast. Amen. Amen. I am here today because Ich bin hier heute, weil ich Ja gesagt habe zu ihm. Praise the Lord. Halleluja. The joy of the Holy Ghost does not make. Freude über den Heiligen Geist. Does not make sense. Macht keinen Sinn. Amen. Amen. The joy of the Holy Ghost. Die Freude über den Heiligen Geist. You know, if you fail in the school and you are rejoicing, it doesn't Schule make any sense. Durchfällst und dich dann auch freust, macht das keinen Sinn. And if you go to your account and you just see nothing there, and you are rejoicing and say, praise the Lord, it doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. Instead of, you know, debts to be paid, more bills are coming, it doesn't make any sense. Rechnung and you are instead, after all, you are still rejoicing. Komm noch mehr Rechnungen und dennoch freust du dich. It doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. Amen. Amen. The joy of the Lord does not make sense. Die Freude des Herrn macht keinen Sinn. But it is power. Aber sie ist Kraft. Amen. Amen. Because the Holy Ghost is involved. Weil der Heilige Geist da drin ist. Amen. Amen. And let's go to Matthew 5. Matthäus 5. We see something. Amen. Amen. See the joy of the Holy Ghost. Die Freude des Heiligen Geistes. You see, five senses does not control the vows. The joy of the Holy Ghost. Die fünf Sinne kontrollieren nicht die Freude des Heiligen Geistes. With five senses, the Holy Ghost cannot, that joy cannot come out. If you continue to live in the world of five senses. Wenn du weiter in dieser Welt von fünf Sinnen lebst, wird diese Freude sich nicht offenbaren können. Amen. Amen. From verse 10. Vers 10. It says, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. In persecution, you know what persecution is. Wisst ihr, was Verfolgung ist? People fight you. Menschen, die dich bekämpfen, dich hassen. It's not because you disobeyed the government. Nicht weil du irgendwas Kriminelles gemacht hast. Or you did something, you see, no stealing, killing, like no, it's because for Christ's sake. Um Christus willen. You see, for righteousness' sake. That is for Gerechtigkeit willen, weil du an Jesus geglaubt hast. For choosing me. Für Jesus. You know, mother persecuting you for choosing me. Seine Mutter dich verfolgt, weil du dich für Christus entschieden hast. You know, some of us, we hate persecution. We don't want our mother persecuted. Wir wollen nicht verfolgt werden. You know, instead we choose our mother. Stattdessen entscheiden wir uns für die Mutter und verweigern Christus. We don't love them, we love ourselves. Aber wir lieben nicht diese Menschen, wir lieben uns if selbst. Really love them, wenn wir sie wirklich lieben, dann werden wir uns für Christus entscheiden und ihn sie missachten. You know, because, you know, two wrong can never make it right. Amen. Amen. They are wrong. And if you join them to be wrong, you can never make it right. Wenn du auf ihrer Seite stehst, dann liegst du auch falsch. Choose Jesus. Entscheide dich lieber especially für Jesus. Especially also because of them. Besonders wegen ihnen. Amen. Amen. For choosing Jesus, you it means you handle wenn them. Wenn du Jesus give entscheidest, übergibst du sie Jesus damit. You just give them to Jesus. Du übergibst to Jesus, them. Damit sie, damit Amen. Er auf sie aufpasst. But if you choose them, aber wenn du dich für ihn entscheidest, bist du derjenige, der in der Kontrolle ist. But if you choose Christ, aber wenn du dich für Christus entscheidest, Christ work for us and not you working for him. Arbeitet für uns und nicht wir arbeiten für ihn. Praise the Lord. Halleluja. For there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. Falsely. Amen. Why is it falsely? Lügnerisch. You know, they say things against us falsely. Sie sagen Dinge über uns lügnerisch. You know, because we choose Christ. Beleidigen uns, weil wir uns für Jesus entscheiden. They make different things against sich lustig they über uns. You know, they have called me so many there. If they were killed, I would have been dead. Amen. Und ich wurde auch schon ständig beleidigt und verflucht von vielen Leuten, aber ich bin immer noch hier. Firstly, for Christus. For Christ's sake. Um Christus willen. And not for the flesh's sake. Und nicht wegen dem Fleisch. You know, some of us is for the flesh's sake. Leute, das ist wegen dem Fleisch. If they are persecuting you for the flesh's sake, they wenn sie dich verfolgen wegen dem Fleisch, werden it's sie only for Christ's sake. Nur um Christus willen. That is the victory. Amen. Das ist der Sieg und der Schutz. And that's why you learn to connect everything deswegen to lernen Christ. Wir alles mit Christus zu verbinden. Then he said, rejoice, verse 12. Vers 12. The joy of the Holy Ghost. Freut euch. Rejoice and be exceeding glad. And jubel. You see? Rejoice, rejoice. Freut euch. We tell, you know, in persecution he said rejoice. He did not say be sad. Wir sollten uns in der Verfolgung freuen und nicht traurig sein. In prison, you know, when they persecute you, when you are fighting, you say you have to rejoice. Im Gefängnis, egal wo wir sind, wir sollen uns freuen. It's like a thermometer that we use to test if you are in faith. Um zu gucken, ob wir im Glauben sind, können wir es an unserer Freude messen. Your joy means you are in faith. An unserer Freude sehen wir, wie wir im Glauben sind. If you are sad, it means you are not in faith. Wir sind nicht im Glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You see, remind yourself of Christ. Erinnere dich an Christus, wenn du traurig bist. And turn the page and let and now be rejoicing. Amen. Freue dich. Let it become joy for you. Amen. Lass uns Freude für dich. Praise the Lord. Halleluja. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen. Amen. For so persecuted they, the prophet which were before you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, what give God joy? Was Gott Freude gibt. It's not your money. Ist nicht unser Geld. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Also, our walk in the truth is our prosperity. Dass wir im Christus wandeln, ist unser Reichtum. Our walking in the truth is our Christus prosperity. Ist unser Reichtum. You know, there is a place we read in Deuteronomy 28. 5. Mose 82. He said the words, the prosperity will pursue you and overtake you. Steht, dass der Reichtum uns nachgehen wird und so überholen wird. Amen. Amen. His grace keep on pursuing us. Seine Gnade ist hinter uns her. You just submit to him. Und wir übergeben uns ihm. Amen. Amen. You just see him. Wir sehen ihn. Amen. Amen. To submit to him is to see him, is to choose him. Uns ihm hinzugeben heißt sich für ihn zu entscheiden. That's how you submit to him. So übergibst du dich Christus. You no longer see the flesh. Nicht mehr das Fleisch. Amen. Amen. You no longer see people. Nicht mehr Menschen. Don't see what they are doing. Was sie tun. You know they might be doing, you know they might hate you. Vielleicht hast they might, you know, but see Christ, amen. Christus. How they he suffered for you. Wie sie für dich gelitten haben. How he paid the price. Wie den Preis bezahlt hat. Oh God, coming here to die for you. Der zu dir gekommen ist, hier hingekommen ist, um für dich zu sterben. Wer bist du dann? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to John, a second John. 2. Johannes. Second John. Second John. It's only one chapter. Also. Amen. Mm-hmm. Yes, one chapter. Amen. Mm-hmm. We'll quickly read from 1-4. 2. Johannes 1. And see. 1-4. And see how many times the truth is mentioned here. Truth. He said, the elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth. Loving people in the truth. Leute lieben in der Wahrheit. That's loving people in Christ. Amen. Christus, praise the Lord. Hallelujah. He said, I love them in the truth. Ich liebe sie in der Wahrheit. It means I love them with the love of the Lord. Das heißt, ich liebe sie mit der Liebe des Herrn. My love for them does not base on things. Mein Liebe für sie besteht nicht. That's unconditional love. Auf dem Fleisch und auf Christus. That is the love that is unchangeable. Eine Liebe, die unveränderlich ist. There are nothing you do control. Nichts, was du tust, your bad does not control it. Was du schlecht bist, dass du Gutes bist, kontrolliert das nicht. It is the Lord that is in control of it. Ist der Herr, der unter Kontrolle ist. Somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. And not I only, but also all they that have known the truth. Can you see how, you see, if you just read this place, everything, truth, amen? Die Wahrheit. He said, all those that know the truth. All die Wahrheit. If you know the truth, die Wahrheit kennst, the truth is your freedom. Die Wahrheit, deine Christ deine Freiheit. Christus ist die Wahrheit. I'm telling you, you know, it's not what religion called truth. Ist nicht das, was Religion but what Christ meint. Called truth. Aber he Christus said, if you know me, you will be free. Wenn du mich erkennst, wirst du frei sein, sagt Jesus. Wenn du die Wahrheit Jesus, if you know me, you will be sagt, free. Wenn du mich kennst, bist du frei. Praise the Lord. Halleluja. And that's why it's so important that we know him. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn erkennen. Know him. Amen. Amen. Religion, having religion is not having Christ. Religion zu haben heißt, sich Christus zu haben. You can be a professor in religion. Du kannst ein Professor sein in Religion, because aber dennoch ist die Hölle. Religion heißt nicht Christus. Christ is not religion. Christus ist keine Christ Religion, so eine Person. Amen. Amen. You know, people ask me, eh? I wish religion. Ich frage mich, ob du zu Religion gehörst. Du sagst, ich habe keine Religion. I have Jesus. Ich habe Jesus. Amen. He is my Lord and my Savior. Er ist mein Herr und Retter. Praise the Lord. Halleluja. Religion is demotion. Religion bedeutet Abstufung. Amen. Amen. It's demotion. It's Satan that carries everywhere. Es ist der Teufel, der damit rumläuft. They say pure religion. Reine Religion. Amen. Pure religion. Pure religion see the flesh. Reine Religion sieht das Fleisch. With five senses. What they see, you know, it's all about the flesh. Geht um das Fleisch. Amen. Amen. And not about the spirit. Aber nicht um den Geist. You know, Christ's word is the spirit. Aber die Welt von Christus ist Geist. He said, you know, Jesus nicht. Told that woman. Jesus hat zu let's der go Frau. There. Let's go there. In John 4 or 5. Let's go there. John. Praise the Lord. Yeah. Let me see the John. Amen. John 4. Johannes 4. We know who we have relationship with. Wir wissen, wem wir dienen. We know him. Wir kennen ihn. Know him. Kenne ihn. Religion, they don't even know what Religion they weiß nicht, was sie anbetet. You know, if the Muslim, they know what they worship, they will not explode and kill anybody. Die Muslime wissen würden, was sie anbeten, dann würden sie sich für die Sache they nicht opfern. They worship the Almighty God. Sie denken, sie dienen dem Allmächtigen Gott. They don't know that it's not the true God. Aber sie erkennen nicht, dass es nicht der wahrhaftige Gott ist. A lot, you know, they will all be disappointed. Viele werden enttäuscht. On that day, the judgment day. Am letzten Tag. Amen. Amen. We just pray that we are praying for them. Wir beten dafür, dass we love sie errettet werden, amen. Dass sie zur Wahrheit kommen. It is not the will of God that any of them should perish. Es ist nicht der Wille Gottes, dass irgendjemand von ihnen amen. Zugrunde geht. Praise the Lord. Halleluja. Where will I even start? You know, when Jesus started speaking to this woman, als Jesus anfing, zu der Frau zu let's sprechen, read from verse. from verse 16. Johannes 4, 16. It's just, you know, they are so wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus met a woman at the well. Let us read it. Amen. Jesus hat eine Frau am Brunnen getroffen. From verse 6. Vers 6. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary with his journey, sat us on the well, and it was about the sixth hour. You know, here Jesus was so tired. Jesus war müde. Amen. Amen. He was so tired. War müde. Can you see that Jesus was 100% man? And Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. We talked about it maybe on Sunday. Amen. Amen. 100% man. 100% Mensch und 100% Gott. You see, the son and the child, they are two different people. Der Sohn und das Kind sind nicht gleich. Amen. The son and the child. Der Sohn und das Kind. Inside is the son. Innen ist der Sohn. Outside is the weiß child. Ist das Kind. Amen. Amen. Mary gave birth to the child, and not to the son. Maria hat das Kind geboren, aber nicht den Sohn. Amen. Amen. You know, the child was called is called Jesus. Das Kind heißt Jesus. And the Holy Spirit, you know, the angel said, you call the child Jesus. That you have to call the child Jesus. Also der Heilige Geist hat gesagt, dass das Kind Jesus heißt. That the son, I give him. You see, his father named him. Christ. Amen. Aber dein Vater hat ihn Christus genannt. Amen. Amen. You see, there is a difference. Not you have to know the difference. Du musst den Unterschied kennen. It's like you know, I always use a gift. Das ist ein kleines Beispiel mit dem Geschenk. You know, a gift, what you use to wrap it is not the real present. Das Geschenkpapier ist nicht das wahre Geschenk. The real thing is das wahre Geschenk ist drin. You know, a lot look at Jesus. They look, but they never see Christ. Aber sehen nicht Christus. The inside is where das Innere, da ist der Erfolg. In the inside is the Im Inneren, da ist die Wahrheit. Amen. Amen. And it tells the Holy Ghost to know the Heiligen inside. Geist, um das Innere zu erkennen. Through religion, you can never get to inside. Religion wirst du das Innere nicht erkennen. Ist unmöglich. Through Moses, you cannot. Mose, wirst du das Innere nicht erkennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me leave there, because we still have. I really want us to finish here quickly. Amen. Amen. Verse 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, "Give me to drink." Praise the Lord. Halleluja. Give me to drink. Zu trinken. Just like Elijah told that woman, give me the last food. So wie Elijah zu der Frau gesagt, gib mir das letzte Essen. You know, blessing the house of God. God does not want to take anything from you. Gott will nichts von uns nehmen. Amen. Amen. He doesn't want to take anything from you. Er will nichts von uns nehmen. You know, that's what we always think. Das ist aber das, was wir denken. Er will uns alles wegnehmen. We want to take everything. Jesus is saying to this woman, give me to drink. Jesus sagt zu der Frau, gib mir zu trinken. Elijah said to this to the widow woman, give me the last food. Give me I see, you know, today, what I say it is, you know, this news, the journalists, they will take it, the pastor just bankrupts the woman. Heutzutage würde man sowas Nachrichten zeigen, dass ein Pastor so gierig war, dass er das letzte Essen genommen hat von einer armen Frau. Aber die Wege der Menschen sind nicht die Wege Gottes. Das System ist nicht gleich. Die Wege sind nicht gleich. Heute kann es schwierig sein. Amen. Und morgen ist alles anders. Wie Josef an. How many years he spent in that Jahre prison? In diesem Gefängnis. He did not know that a day will come. That er wusste, dass eines Tages kommt dieser Amen. Tag der Freiheit. No, he was already free. Er war schon frei. Amen. Amen. Amen. What do you want? This work of freedom. Was Amen. Die Welt Freiheit nennt. Praise the Lord. Amen. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto him, "Give me to drink." For his disciples were gone away unto the city to buy meat. You know, praise the Lord. Hallelujah. There's something I wanted to also say in verse 6. He said Jesus was tired. Jesus war müde. You know, for a big God to be tired. Dass Gott müde ist. You see, five senses. With five senses, you can never believe Jesus Mit fünf Sinnen wirst du niemals glauben können, dass the Jesus God Gott ist. Is tired. Dass Gott müde ist. God is never tired. Gott ist niemals müde. You better be in the spirit. Sei lieber im Geist. That is our life. Das ist unser Leben. That is, if you don't want to live, if you don't want to be there, you better get out of Christ's work. Aber wenn du nicht im Geist sein Just willst, leave the natural world. Dann musst du Christus hinter dich lassen. You see, a double-minded, one foot here, one foot there can never help you. Aber wenn du unentschlossen bist, wird dich das nicht weiterbringen. A double-minded man can never get anything from Christ. Ein unentschlossener Mensch kann nichts von Christus Amen. Bekommen. Amen. That's the book of James. James 1. Amen. Kupus 1. In verse 8. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Verse 9. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealing with the Samaria. Amen. Amen. Jesus said unto her, Praise the Lord. Halleluja. There's no one Jesus cannot deal with. Es gibt niemanden, dem Jesus sich umgehen Religion kann. Religion choose people. Religion sucht sich bestimmte Leute we aus. We don't see people. Wir sehen Leute nicht. Wir sehen den Teufel oder Christus. We don't judge people. We judge Satan. Wir richten nicht Menschen, sondern den Teufel. Religion judge people. Religion richtet Menschen. Amen. Amen. Christ world, you judge Satan. Der Wert von Christus richtest du über den Teufel. You judge, you know, you see the when Jesus told Peter, God behind me, Satan. Als Jesus zu Petrus sagte, war er schon vor mir, Satan. Es ging nicht um Petrus, es ging um den Teufel. Er richtet das Teuflische, der Geist. Dieser Geist, Christus oder der Teufel, der spricht. Wir richten nicht über Menschen, wir richten über den Geist, der durch sie spricht. Praise the Lord. Halleluja. Vers 10. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who is it that said to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Ah. The blindness of man. Die Blindheit der Menschen. Even God's children, even blind. Von uns Kinder Gottes, wir sind blind. We are blind. Wir sind blind. In different ways. Auf verschiedene Weise. We are blind. Satan blind. So you keep on blinding people. Der Teufel blendet uns und wir glauben Gottes Wort dadurch. People are finding it difficult to uns fällt es schwer, an Christus zu glauben. Amen. Amen. And that's why the fight of good faith, the fight, the only fight the Lord wants us to fight. That is still remaining for us to fight. It's the fight to believe Christ. Der Kampf an Christus zu glauben. To believe that you are already healed in the midst of problems. Glauben, dass wir schon geheilt sind mitten von Problemen. In the middle of oppression, to believe that you are already healed. Inmitten von einer Operation zu glauben, dass wir schon geheilt sind. Before going to that hospital, believe you are already healed. Bevor wir zum Krankenhaus gehen, glauben, dass wir schon geheilt sind. Amen. Amen. That no money, nothing at all, to believe you are a prosperous man. Dennoch zu glauben, dass wir ein wohlhabender Mensch sind. Amen. It is the power of the Holy Ghost. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. If you don't believe, I understand. Wenn du was nicht glaubst, verstehe ich das. Das verstehe ich. Maybe you don't have the power of the Holy Ghost. Weil du die Kraft des Heiligen Geistes nicht hast. Or you refuse to cooperate with him. Oder weil du dich weigerst, mit ihm that zu kooperieren. Wenn du ihn hast, cooperate with ihm kooperierst, you will be able to believe, wirst du in der Lage sein zu glauben, that he that is in you, dass der, der in dir ist, größer ist, als was du vor dir hast. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you know who tell you to give him water, you will do it. Amen. Mm. I don't thank God for those people that blessed us with some money the other day. Amen. Ich danke Gott für die Menschen, die uns mit diesem Geld gesegnet haben, ohne Christus. You know, these people, I don't even know. I know they don't have Christ as you do. Ich weiß, dass sie nicht Christus haben wie ihr. Amen. Amen. And my prayer is that, or our prayer should be. Wir beten dafür, dass sie zu Christus kommen. Because what shall it profit him if he give the few? If you give yourself to be born, amen? Amen. If you gain the whole world, if you gain the whole world and make and go to hell. Was nützt es dem Menschen, wenn man die ganze Welt gewinnt, aber dennoch seine Seele verliert? If you know, it is not what we do. It is allowing Christ to live through us. Es ist nicht das, was wir tun, sondern zulassen, dass Christus durch uns lebt. Amen. Amen. I thank God for this, for those people. Ich danke Gott für diese Leute. Amen. Amen. That you know, for somebody to bless a child of God. Dass jemand ein Kind Gottes segnet. It is the Holy Spirit. Dafür braucht es den Heiligen Geist. Amen. You know, we don't even have anything to give them per se, naturally. Wir haben auch nichts, was wir ihm geben können, auf we have what weltlich is more gesehen. Than aber wir haben etwas, was mehr ist als Dinge, we have what is more than money, mehr als Geld, for them, unser Gebet, dass sie errettet werden. My prayer, our prayer for them should not be something else, except to be saved. That is just my prayer. Das ist mein Gebet für sie. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And you know, I just think of the victory in your life. Amen. Denke über den Erfolg in ihrem Leben. Because you know, if you read that of Joseph again, wenn du über Joseph liest, you know, the Bible said, he said, the master was blessed because of Joseph. Der Meister wurde gesegnet oder war gesegnet wegen Joseph. You know, in Genesis 12, he said, I will bless those that bless you, ich werde die segnen, die dich segnen, und die verfluchen, die dich verfluchen. Amen. Amen. Verse 11. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, And the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall taste again. The natural water. Das natürliche Wasser. We have the supernatural water. Wir haben das übernatürliche Wasser. Hey, praise the Lord. Halleluja. Baptism of the Holy Spirit is the supernatural. Die Taufe des Heiligen Geistes ist das übernatürliche Amen. Wasser. That you have. Das wir haben. You know, speaking in tongues is the cup that you use to draw it out. Es ist diese Tasse, womit wir das aus dem Brunnen rausziehen. Amen. You know, if you want to drink water, you take a cup and put it to drink water to take from it. You're speaking in tongues is the cup that we use to draw it out. That's why it's so Becher, important. Becher, mit dem wir das rausziehen. Das ist wichtig. People, it's 5 minutes a day. Auch wenn es nur 5 Minutes Amen. Am Tag. Amen. 10 minutes, 15 minutes. 10 Minuten. It's used to the Holy Spirit. An den Heiligen Geist. Wherever you are used to, control you. Das, woran du gewöhnt bist, wird dich auch kontrollieren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall taste again the natural water. Das natürliche Wasser. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never taste. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Oh, Daddy, if we can believe this. Wenn wir das glauben würden. God children can believe this. Als Kinder Gottes das glauben würden. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I taste not, neither come it out to draw. Jesus said unto her, Go, call your husband, and come it out. And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, The house where said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not your husband. And in that said thou truly. Amen. Amen. Somebody married 5 husbands, and none of them did it. Keiner davon war ihr richtiger Ehemann. He only gave you one. Ich hatte nur einen für dich. You know, if you like, you go and marry 10. Wenn du willst, kannst du 10 haben. Der Teufel hat viele. Ja, viele. Yeah, line up. No, what about this one? That one beat you, but that one will not beat you. This one will give you money. You have different, but God only has one. Der schlägt dich zwar, aber der andere gibt dir dafür Geld und so viele Optionen. Aber but, Christus hat eine Person. Then we will be so patient and. Na, werden wir so geduldig sein, darauf zu warten. I just believe it. In ihn glauben. Trust him. In ihn zu vertrauen. That no matter what, Father is here for you. Ich möchte dich, Jesus. And believe him and trust him. You know, there's something, there's difference between belief and trust. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Amen. There's a difference between to love and to trust. Ein Unterschied zwischen Vertrauen und Liebe. Trust. Amen. Amen. Can we trust him? Können wir ihm vertrauen? And depend on him. Und I don't see those that are getting married every die time. Leute sehen, die heiraten. I don't see those that are running. Die sehen, die rennen. It is not our far, but our way. Amen. Weit, let them be running. Aber wie gut ist das? Can we trust him? Können wir Jesus and not be comparing ourselves to others? Mit anderen. Amen. Amen. Can we trust him? Können wir ihm vertrauen? And not be sad. Und nicht traurig sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Trust him. Vertraue ihm. Somebody here have 5 husbands. None of them. Ehemänner und keiner davon. None of the 5 is the real husband. Ist der wahre Ehemann. Amen. Amen. If you like to marry 100, can be none of them. You know, Ishmael and Isaac. Isaac. You know, God said, give me your son. Gott hat gesagt, gib mir your only son. He called Isaac the only son. Ja, Isaac, Ishmael was already there. Ishmael war schon da. You know, you can have 100 children. None of them is God. God will not call any of them my son. Aber Gott will keiner von sein Sohn. If he did not give you husband, wenn er dir den Ehemann nicht gegeben hat, then the children. Was mit diesen Kindern? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Mm. It's okay, oh. Then verse 19. 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our father worshipped in this mountain. Papa, can you help us to read verse 20? Verse 20. Our fathers worshipped in the mountain, and we say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Our father worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem in the place is the place where men ought to worship. Verse 21. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. It's not about outside. Es geht nicht um das Äußere. It's not about mountain any longer. You don't need Berge. To go to mountain. Muss ich mir auf einen I don't Berg need gehen. To go to Israel. Ich muss nicht nach Israel gehen, um an Christus zu glauben. I don't need to travel there. I don't need there. Ich muss nicht dahin reisen. Amen. Amen. So they don't go there. That's not going to go there to believe. You don't go. Look at Jesus said it here. Jesus sagt es hier. You don't need to go to Jerusalem. Du musst nicht dahin or any mountain to worship God. Noch auf einem Berg gehen, um Gott zu he said, dienen. You worship ye know not what. You don't know who you worship. Ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. A lot do not know who they worship. Viele kennen those nicht, that die worship anbeten. The angels, they don't Menschen, know die Engel who anbeten, sie kennen die Person, die sie beten, anbeten nicht. Sie beten den Teufel damit an. Those that worship forefathers. Und ihre you don't know who you worship. You weißt, worship anbetest, Satan. Betest den Teufel an. Those who worship hope. Oder you don't know who you worship. You worship Satan. Und du betest damit den Teufel an. Those that worship Mary. Oder Maria. They worship through Mary. They go through Mary. You don't know who you worship Satan. Aber sie beten dann Teufel damit an. Amen. All the religion different. You know, it's only true. Sorry, it's only through Christ. Nur durch Christus. Say, I am the way, the truth, and the life. Weil nur er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. He did not say, I am a way. Er sagt nicht, ich bin ein Weg. But there is another way. Es ist ein anderer Weg. Sondern er ist der einzige Weg. Nur ein. Amen. All other ways. Alle anderen Wege. Something, you go to Satan. Führen zum Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, for salvation is of the Jews. Die Errettung kommt von Juden. The Jews. Juden. What Christ called Jews. Das Christus and not what religion called Jews. Und nicht was Religion Juden nennt. There's a difference between what Christ called Jews and what religion called Jews. Ein Unterschied zwischen dem, was Christus Juden nennt und was Religion Juden nennt. What religion called Jews? Jews in a city. Jews according to countries, the tribe. But Christ is true Christ. You see, the Jews of the Lord is true Christ. Those that believe the Lord, that believe God through Christ. In der Religion geht es um die Juden, die es nach ihrer Nationalität sind. Aber in Christus geht es um die Juden, die es nach dem Geist Gottes sind. Durch Christus nämlich. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. No longer in the flesh. Nicht mehr im Fleisch. No longer in five senses. Nicht mehr in fünf Sinnen. No longer you wear trousers. You paint your mouth. You do this. Amen. It is in truth and in spirit. Nur in Wahrheit und in but the Father seeketh us to worship him. God is a spirit. Gott ist Geist. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. Please quickly go back to 2 John. Amen. 2 Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. 2 Johannes 1, Vers 3. Grace be to you. Also, let's okay, sorry. Grace be with you. Mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and in love. I rejoice greatly that I found of your children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you can see that it's all about the truth. Ihr seht, es geht nur um die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Walking in the truth is also how you walk in light. In der Wahrheit zu leben ist auch im Licht zu leben. It's how you walk in the light. Wie du im Leben in First Licht. John, we are still in John. Go to First John. 1. Johannes. First John 1, verse 5. 1. Johannes 5, Vers 5. It says, this then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light. God is light, and in him is no darkness at all. Mm-hmm. You know, Jesus said, I am the light of this world. That's John 8, 12. Go to John 8, 12. Amen. John 8, 12. Johannes 8, 12. Praise the Lord. Hallelujah. Please be fast with it. John 8, 12. Johannes 8, 12. Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Do you see it? He said, God is light. Gott ist Licht. I am God. Ich bin Gott. I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. I am God. Ich bin Gott. He said, I am. God is light. I am light. It means he is God. Er sagt, Gott ist Licht. Amen. Er ist das Licht. Das heißt, er ist Gott. If you go to John 1, go to John 1. Johannes 1. Moses is not the light. Amen. Moses ist nicht das Licht. Jesus is the light. Jesus ist das Licht. Let us quickly read from verse 1 to 6. Amen. Johannes 1, 1 bis 6. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Amen. Amen. He was life. The life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light. John came to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light. Amen? Amen. Through John, you can never be the light of this world. Durch Johannes kannst du nicht das Licht der Welt sein. You know, through love, through what you do, durch das, was du tust, kannst du nicht Licht sein. It is through Christ. See Christ. Believe in him. Choose in him. That you are the light of this world. Dass er das Licht der Welt ist. Amen. Amen. He said, John is not the light. Johannes ist nicht das Licht. Amen. Amen. The Ten Commandments is not the light. Die Ten Gebote sind nicht das Licht. Obeying Ten Commandments, all of that commandments, they are not the light. Die Gebote teilen ist nicht das Licht. You can never be the light. You remain darkness. Du kannst damit nicht das Licht sein. Du bleibst in der Dunkelheit, in der Finsternis. It's only through Christ. Nur durch Christus. That you are the light. Bist du das Licht. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. We walk in Christ. Wir wandeln in Christus. We walk in the light. Wir wandeln im Licht. Walking in Moses is walking in darkness. In Mose zu wandeln heißt, in der Dunkelheit zu wandeln. It is walking in Christ alone that is walking in light. In Christus zu wandeln heißt, in Licht zu wandeln. Matthäus 5, 14. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. You are the light of the world. Why? Because Christ is in you. Ihr seid das Licht der Welt, weil Christus in euch ist. Why? Because you keep on choosing him. Weil ihr euch ständig für ihn entscheidet. Why? Because you keep on seeing him. Weil du ihn ständig siehst. Amen. Amen. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Amen. Amen. You see, this very place matters a lot. You know, if you are really matured in the Lord, wenn du reif bist im Herrn, wenn es Leute sehen, das kannst du nicht verstecken. Wenn du immer noch ein Kind bist, kann das verborgen sein. You can go to places and you du kannst an, Orten, an Orte gehen und beschämst you dich. Du kannst auch nicht mal Christus sprechen. Amen. But if you are mature, wenn du reif bist, if you are rooted du verwurzelt bist in der Wahrheit, zulässt, dass der Heilige Geist in dir und durch dich geht, wenn Christus dein Fokus ist, dass du ihn siehst, around you is Christ. Du um dich herum schaust, ist Christus. Diese Kerze kann nicht versteckt sein. Amen. And that is why, you know, when people call themselves pastor, they speak for 1 hour, 30 minutes in the television, they can't, you cannot even see Christ. Leute nennen sich Pastor, aber man interviewt sie in der Öffentlichkeit und da ist nichts von Christus zu sehen. I wonder. Das wundert mich. Amen. Amen. We are the light of this world. Wir sind das Licht der Welt, wenn wir zulassen, dass er in uns lebt und durch uns hindurch lebt. Praise the Lord. Halleluja. In John 11, verse 9 and 10, Johannes 11, Jesus talks about the day. The day is light. Jesus spricht über den Tag, in the day. Dass wir am Tag wandeln sollen, weil am Tag ist es hell. Christ is the day. Christus ist der Tag. Amen. Amen. Allow him to walk. You see, allow him to walk through you. Zulass, dass er durch uns geht. Matthew 18. Matthäus 18. You know, I cannot see things. You know, I am that child that Jesus talked about. Ich bin das Kind, von dem Jesus spricht, Matthäus 18. Ich bin das Kind, von dem er spricht. Halleluja. Matthäus 18, es geht um das kleine Kind. At the same time, from verse 1, came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Learn to be that little child. Lerne, das kleine Kind zu sein. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Learn to be that little child. Lern dieses kleine Kind zu sein. That once you see evil, you was call böse it siehst, evil. Nennst du es böse. You know, amen? Amen. Don't you know? We see Christ in wir our sehen life. Christus in unserem Leben. That does not mean we don't speak the truth. Das heißt, dass wir nicht die Wahrheit sprechen. Amen. That does not mean we don't correct one another. Das heißt, dass wir nicht einander verbessern. That does not mean we don't tell one another when we are going wrong. Oder einander sagen, wo wir falsch liegen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I am that little child. Ich bin dieses kleine Kind. A child, a little child that knows his father. Ein kleines Kind, was seinen Vater kennt. His mother. Seine Mutter kennt. Amen. Amen. You know, some children, they don't know yet. They just, you know, but once you not know. You not know who, you know your father, you know your mother, you know your brothers and sisters, you know your family. That little child that know, you see, you can see them. If you go outside and see a little child, once the mother is out of there, or the father, you know, you know, somebody he knows there's problem if that person is no longer there. Amen. Amen. So I love to see Christ everywhere. Ich liebe es, Christus überall zu sehen. And I love to see Christ weil das where you are. Gibt mir Sicherheit. Und ich liebe es auch zu sehen, dass Christus bei euch ist, dass ihr ihn spricht. You know, it's not just thinking. Nicht nur ihn denken, an ihn denken, sondern ihn auch aussprechen. Amen. Amen. Mercy and Osaze yesterday, they were coming, they came with Adiase because of the car. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They came with Adias. On the way that we are speaking, that we have the priest to the driver. Amen. Amen. You know that is what give me joy. So welche Zeugnisse geben mir Freude. I love it. Amen. Dass man egal zu wem man predigen kann. The priest to him. Egal welche Situation man ist. Isn't that wonderful? Amen. That anywhere you are. Egal wo wir sind. You know what with the car. The car have problem does not cannot das stop you. Auto Probleme hat oder nicht, das hält dich davon auf, Christus zu predigen. Not the outside can stop me. Nichts da draußen kann mich aufhalten, Christus zu predigen. No devil can stop me. Cannot stop me through anything. Kann mich durch irgendetwas aufhalten. I will still preach Christ. Ich werde immer noch Christus predigen, ob es dir gefällt oder nicht. Amen. Amen. You know, I started with loving correction. Ich habe damit angefangen mit Verbesserung lieben. Some of us we hate correction. Einige von uns, wir hassen Verbesserung. Coming to Christ, you must be ready aber for correction. Zu Christus zu kommen, müssen wir bereit sein, coming to Christ, you must be ready for repentance. Auch Buße zu tun. You must love it. Das müssen wir lieben. Love correction, love Verbesserung repentance. Und Buße lieben. Love the truth. Die Wahrheit lieben. No matter how bitter it is. Egal wie bitter sie ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. A child that always loved to see his mother, his father, his brothers and sisters around him. That is who I am. Ein Kind, was es liebt, seine Familie um sich zu haben. Das bin ich. You know, Jesus says something here. He said until we are converted. Look at it, verse 3. Vers 3. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as a little child, you shall not enter into the kingdom of heaven. You know, all the little child can see is the parents. Alles, was das Kind sehen kann, das sind die Eltern. You cannot see winter is coming. Es sieht nicht, dass der Winter kommt. Oh, summer is coming. Let me go and get new shoes. Das ist neu. You can only see the mother, the father, the daddy. You can only see. Nur die Familie. See those he's used to. Die Leute, an die es gewöhnt Amen. Ist. Amen. And I've learned to be so used to ich habe Jesus. Gelernt, mich an Jesus zu gewöhnen. I love to see him everywhere. Ich liebe ihn überall zu sehen. I love to see somebody preaching him. Ich liebe zu sehen, wie er gepredigt. Preaching the truth and not religion. Nicht Religion. I hate religion. Ich hasse Religion. Praise the Lord. Halleluja. I am a child that is so used to his parents. Ich bin ein Kind, was gewöhnt ist an seine Eltern. A child that know the voice of the parents. Ein Kind, was die Stimme der Eltern wiedererkennt. I love to hear the voice of my father. Ich liebe es, die Stimme meines Vaters that zu hören. That you speak, you preach him. Predigen. Once you are preaching him, I'm hearing the voice of my father. Hör ich die Stimme meines Vaters. Amen. Amen. And once you come, you are telling me, look at what happened. I am hearing the voice of my father. Und ich höre damit die Stimme meines Vaters, wenn ich über die Botschaft predige. My sheep hear my voice, said meine Jesus. Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. A child that with all his five senses know and understand the presence of the parents. Amen. Ein Kind, was mit all seinen Sinnen versteht, die Gegenwart seiner Eltern versteht. I know and understand. Ich weiß when und verstehe. My parents is absent. Wenn meine from me. Eltern weg sind von mir oder wenn sie da sind. You know, I've learned to see Christ. Ich habe gelernt, Christus. The world, the gospel as my mother, as das my father. Evangelium als Mutter und Vater. What is absent in a wenn place? Es nicht da I ist, notice it and I speak. Erkenne ich das und dann spreche ich. Is somebody getting it? I'm not against people. Ich bin nicht gegen Menschen. For the truth. Aber ich stehe für die Wahrheit. Amen. Amen. I am a little child. Ich bin ein kleines that Kind, was seine Familie kennt. Christ is my family. Christus ist meine Familie. I know when he's not there. Ich weiß, wenn er nicht da ist. And I can see it. Und ich kann das sehen. And I must speak. Und ich muss sprechen. I am a child that is not ashamed of his family. Und ich bin auch ein Kind, was sich nicht schämt für seine Familie. Amen. Amen. I'm not afraid, I'm ashamed of ich habe keine Angst und ich schäme Amen. Mich auch nicht. Amen. 2. Timotheus 1:12. Quickly go there. 2. Timotheus 1:12. 2. Timotheus 1:12. Amen. Amen. Praise the Lord. He said, for the which case I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Amen. For I know whom I have believed. And I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Amen? Amen. Praise the Lord. Yeah. If you read it to the end, it's very interesting. Yes, let's read it to the end. He said, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love, which is in Christ Jesus. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us. This thou knowest. Please, can you close that door a little bit? Amen. Amen. This thou knowest, that all they which are in Asia turn away from me. You see, verse 15. Can somebody read it? Two, can you help us to read verse 15? Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch They turned away from him because of the truth. Sie haben sich von ihm abgewendet wegen der Wahrheit. Amen. They turned away from him. Just like they turned away from Christ. So wie sie sich von Christus abgewendet haben. Jesus. Amen. Just as they turned away from me today. Amen. He said, yeah, God, this dog don't know it, that all day which are in Asia be turned away from me, of whom are Figalus, and Hermogenes. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refresh me, and was not ashamed of my chain. Praise the Lord! Hallelujah. You know, I love to run away. Viele werden vor dir weglaufen. The door is open. Amen. Die Tür ist auf. He said they turn away. Viele haben sich abgewendet. That is thanking God for some. Aber dank Gott für ein paar Leute hier. That they were not ashamed. Die sich nicht geschämt haben wegen seinen that Ketten. Is going from prison weil er von prison. Gefängnis zu Gefängnis, von Problem Amen. Zu Problem geht. Some a little thing. Für einige Sachen, die Amen. Kleinste Sache verärgert sie und sind weg. Then he said in verse 17, but when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. And it's not is and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Praise the Lord. Hallelujah. Those ashamed of Jesus. Die Leute, die sich um Jesus schämen. Amen. It tells the Holy Ghost never to be ashamed of Jesus. Das Wort den Heiligen Geist, damit man sich nicht um it tells the Holy Ghost never to be offended. Und dass man sich it tells the power of the Holy Ghost. Dass man nicht verärgert. Never to be offended. Dass man niemals Jesus said, blessed are those that are not offended. Gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen an ihm. I'm going to offend you. Ich werde one euch way or the other. Provozieren. But Jesus never offend you. Aber Jesus provoziert dich nicht. Amen. That alone should give you joy. Das sollte euch Frieden geben. In Luke 9. Look at Luke 9. Lukas 9. Praise the Lord. Halleluja. Luke 9, 26. Lukas 9, 26. He said, for whosoever shall be ashamed of me and of my words. You know, two different things here. Say, of me and my words. Me and my water. You see? Of me. Yeah. You see, then of my words. My water. And his words. You see, Christ. You see, the truth. Die to be ashamed of the truth. Ich bin der Wahrheit zu schämen. To hate the truth. Die Wahrheit zu hassen. To reject the truth. Die Wahrheit zu verweigern. Amen. Amen. For whosoever shall be ashamed of me. Ah. And I put this in another day. The difference between me and my words. Amen. Meine und meine Worte. Ich werde ein anderes Mal darüber sprechen, was der Unterschied ist. Amen. And of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and in his father's and of the holy angels. But I tell you of but true, there be some standing here. We shall not taste of death till they see the kingdom of God. They see the kingdom of God. That he was talking about his resurrection. Hat über deine Auferstehung gesprochen. Amen. He said, some that are standing here that will see my resurrection. Meine Auferstehung sehen werden. It was when he resurrected that the kingdom of God started. Amen. Then he left to heaven. Amen. Praise the Lord. Im Himmel gegangen, das Königreich Gottes angefangen. Amen. He wants us to confess him everywhere. Er möchte, dass wir überall von ihm sprechen. Everywhere we go. Überall, wo wir gehen. Confess Christ. Christus predigen. Let him occupy your heart. Zulass, dass er unser Herz umgibt. Amen. How to rejoice always. Wie wir uns ständig freuen. It's when you allow Christ to occupy your heart. Wir zulassen, dass Christus unser Herz umgibt. And it can never happen without the help of the Holy Spirit. Das kann auch passieren mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Luke 12. Lukas 12. Praise the Lord. We're so close that let us quickly go through a little bit and close. Amen. Mm-hmm. Okay, I thought it would be. Oh, it's okay, Lord. Lukas 12. Verse 8 and 9. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Ah, oh Daddy. Learn to speak him anywhere. I see people in the midst of so many people. You see, it's like, I dream of it so much. You know that you are in a place where, you see, for you it's just all about Christ. Und ich spreche oft davon, dass ich inmitten von fremden Leuten stehe und einfach Christus predige. You have to learn to prepare your heart. Wir müssen uns lernen, unser Herz auf so welche Situationen vorzubereiten. Amen. Learn to always prepare your heart. Unser Herz vorzubereiten. There was something that happened some days ago. Es gibt etwas, was passiert ist vor ein paar Tagen. I did not like it. Es hat mir nicht gefallen. Amen. Amen. Because I did not see Christ there. Weil ich Christus nicht gesehen habe da drin. You know, he is my life. Er ist mein Leben. My life, I could not see my life there. Ich konnte mein Leben da nicht sehen. And I was not happy about it. Und das hat mich nicht gefreut. Amen. I love to see him. Ich liebe es, Jesus zu sehen. I love to hear the voice of Christ everywhere. Die Stimme von Christus überall zu hören. Even they hate it, if they will pursue you, drive you out of there. Auch wenn man sich deswegen kündigt oder that's the victory. Verflucht, aber Hauptsache man hat es gesprochen. You know when Satan wins. Wisst ihr, wenn der Teufel gewinnt, wenn man den Mund hält. Amen. When they are able, no, that's why. Who does you surround yourself with? Matters a lot. I don't know if we can get there today. Umgibt. We can't with us all the time. Amen. Abgibt. Those who surround you, you are allowed to be where you are. Matters a lot. They are going to teach you things. Sie werden dir Dinge beibringen. They are going to train you. Sie werden dich they are going to. They are going. You know, a mother that will tell her daughter not to come to Christ's house, where the truth is being preached. How can she tell her daughter to even talk, to say anything about Christ in any competition? Wenn eine Mutter nicht will, dass ein Kind that's what the Lord said in die Gemeinde kommt, wie soll dann das die Mutter wollen, dass das Kind Christus predigt, egal wo sie ist? He said the problem is where one those she surrounded herself with. Menschen, mit denen man sich umgibt, das ist das Problem. Amen. Iron sharpens iron. Eisen schärft Eisen. He said it's better you are alone than surrounding yourself with. Es ist besser alleine irgendwo hinzugehen. With yourself. Als zusammen mit Ungläubigen. With churchgoers. Amen. That hate the truth. Kirchengängern, die that you know, it is when you are out of the truth that they love you. Gemeinschaft zu haben. If you are in the truth, they never love you. Gemeinschaft zu haben, die dich nicht akzeptieren, wenn du in der Wahrheit wandelst. Die nicht akzeptieren, wenn du die Wahrheit verweigerst. He said, it is better you are alone. Es ist besser, allein ein Einzelgänger zu sein. Then you surround yourself with them. Als dich mit diesen Menschen zusammenzuschließen. Because we are never alone. Weil wir niemals alleine sind. The Holy Spirit is always der Heilige Geist ist immer da. The Lord is always there with der Herr ist you. Immer da mit uns. Amen. Amen. You know, only one Abraham was enough. Ein Abraham hat gereicht. Only one Moses was ein enough Mose hat gereicht, to save the children of Israel. He did not need hundreds. Er brauchte nicht hunderte. We are always looking for people. Wir suchen immer brothers and sisters. This and that. Amen. Only one is eine enough. Person reicht. Praise the Lord. Hallelujah. Only one Joseph interpreted ein the dream. Hat diesen not Traum hundreds. Bedeutet, nicht hunderte von Jesus. Amen. Amen. Just one is nur enough. Eine. Amen. Amen. We don't want to be alone. We don't want to. You are never alone. Jesus said, I am never alone. All of you will run, but I'm never alone. Viele werden rennen, aber du bist nicht alleine. Amen. Und er ist nicht alleine, hat er gesagt. You know, Elijah was alone. Elijah war alone. Elijah was alone. They were all alone. Wir waren alle alleine. Amen. You know, looking for this, looking for this, looking for this. You know, you better learn. Allow your focus to be Christ, please. Please. I'm just begging. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I am a child that hears the voice of his father. Kind, was die Stimme seines Vaters hört. The voice of his father. Die Stimme seines Vaters. That said, prüft alles. Amen. Amen. The voice of my father that tells me to prove all things. Ich soll alles prüfen. First Thessalonians. He said, prove all things. Alles soll ich prüfen. Prove what is going on. prüfen, was ich vor mir bin. Bin ich das oder der Teufel? God children, we are to always to be ready to prove things. Die Kinder Gottes sollen alles prüfen. We don't judge people, but we prove things. Wir richten nicht über Menschen, aber wir prüfen. Look at 1 Thessalonica 5:21. Praise the Lord. Halleluja. It's not the love of this world. Es geht nicht um die Liebe dieser Welt. It's not the pity of this world. Oder das Mitleid dieser Welt. Amen. Follow Christ. Folge Christus. 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonica 5:21. It's a proof of things. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever comes to you, you see, whatever you are watching, prove it. Prüft alles, das Gute behaltet. Only two powers control the world. Denn nur zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Amen. You see that Christ or Satan? Der Christ oder der Teufel? You see, where there to know immediately. Where my one, I can see that my father is not there. Speak mein out. Vater dann ist Amen. Nicht darüber sprechen. And just say, Satan hates you. This is not Christ. Das ist nicht Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, prove all things. Prüft alles. Hold fast that which is good. Das Gute behalte. Only God is good. Only Christ is good. Nur Christus ist gut. Don't quench the Holy Spirit. Verse 19. Quench not the Holy Spirit. Den Geist dämpft nicht. You know, those you surround yourself with will help you to quench the Holy Spirit. Die wollen, dass du den Geist dämpfst. Amen. The paranoia, the beyond yourself, you surround yourself with. The unbeliever, you surround yourself. That you call your friend. That you are so used to. The Holy Spirit cannot work. Why? Because, you know, you are the one joining them. Du bist derjenige, der they are not the one joining you. It is when they are joining you that the Holy Spirit can work. Aber wenn sie, wenn du dich nicht anpasst und sie dich anpassen, dann kann der Heilige Geist auch arbeiten. Let us stop here. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We continue. Amen. Amen. Because if we if that say let us finish here, we will it will be tomorrow morning. So